Yeah. Ich hab keinen Bock mehr, verkehrte Sichtweisen auf Klischees und was ewige für'n Witz halten. Auf dumme Kommentare und keinen Fortschritt. Auf zu wenig Aufmerksamkeit, dann geht der Mord, Bitch. Auf Gangster-Kiddies, auf Möchtegern Rapper. Auf dich und deine Crew, auf gestörte Verbrecher. Auf keinen Rückhalt, auf zu wenig ehrliche Menschen. Auf zu wenig Resonanz und auf verstärkende Grenzen. Auf Einsamkeit und auf zu viele Unterschiede. Auf keine Features und eine Art Hungerkrise. Auf so vieles, was ich nicht ändern kann. Auf Hater und all die ganzen Penner, Mann. Auf die verfickte Szene, auf unfreundliche Spaten. Auf dumme Images, auf Leute, die nicht warten. Auf Stress, auf Hass, auf Hindernisse. Und auf alles, was ich sonst noch behindert finde. Yeah, wen würdest kümmern, wäre das hier mein Schlussstrich, mit dem ich verkünd, dass hier nun endlich Schluss ist. Ich aufhöre an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Auf jeden ist dumm, aber ich bin bereit zu gehen. Wen würdest kümmern, wäre das hier mein Schlussstrich, mit dem ich verkünd, dass hier nun endlich Schluss ist. Ich aufhöre an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Auf jeden ist dumm, aber ich bin bereit zu gehen. Hab keinen Bock mehr auf zu hohe Ansprüche, auf Selbstkritik, auf eine imaginäre Sandwüste, auf Depression, auf ständige Auf und Abs, auf Stress, den man nun mal ohne Auto hat. Auf Geldnot, auf unnötige Probleme, bei denen einem noch viel größere begegnen. Auf zu wenig Liebe, auf zu viel Eifersucht, auf zu viele Tiefs, indem man eine Leiter sucht. Auf schlechte Noten, auf peinliche Sachen, auf zu hohes Gewicht, auf Weinen und Hassen, auf Besserwisser, auf schlechte Tipps, auf Beatmangel und auf einen schlechten Biss. Auf Hip-Hop, auf Rapper, auf schlechte Beats, auf Rap, weil sich fast jeder als Besten sieht. Ich hab's versucht, gut 2 Jahre lang. Was denkst du, soll ich damit warten, Mann? Yeah, wen würdest kümmern, wär das hier mein Schlussstrich, mit dem ich verkünd, dass hier nun endlich Schluss ist. Ich aufhöre an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Auf jeden ist dumm, aber ich bin bereit zu gehen. Wen würdest kümmern, wär das hier mein Schlussstrich, mit dem ich verkünd, dass hier nun endlich Schluss ist. Ich aufhöre an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Auf jeden ist dumm, aber ich bin bereit zu gehen. Hab keinen Bock mehr auf Raps vergleichen, auf zu wenig Respekt und auf schlechte Zeiten. Auf 7 Tage die Woche Texte schreiben, um danach nicht mal Feedback zu erhalten. Auf eine Leidenschaft, die ich für mich selber tu, aber die Connections fehlen und das Geld dazu. Auf so viel Arbeiten und auf so wenig Antwort. Auf Ungerechtigkeit an fast jedem Standort. Auf zu wenig Promo und Begeisterung, auf so viele Gespräche ohne Bereicherung, auf so viele Idioten, die sich Rapper nennen, auf House Music und den ganzen schlechten Trends, auf Konflikte, die viel zu lange anhalten, auf AIDS und all die anderen Krankheiten. Wäre das mein Ende? Wen würde es interessieren? Ich höre jetzt auf und lass alles hinter mir. Yeah, wen würde es kümmern, wäre das hier mein Schlussstrich, mit dem ich verkünd, dass hier nun endlich Schluss ist. Ich aufhöre an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Auf jeden ist dumm, aber ich bin bereit zu gehen. Wen würde es kümmern, wäre das hier mein Schlussstrich, mit dem ich verkünd, dass hier nun endlich Schluss ist. Ich aufhöre an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Auf jeden ist dumm, aber ich bin bereit zu gehen.